Modelltest 9 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem Informationsdienst der Festhalle im Dorf Hügelheim verbunden. Am Freitag, den 18. und Samstag, den 19.3. findet jeweils ab 19.30 Uhr der 35. Dorfabend in unserem Haus statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für beide Abende sind am Dienstag, den 15. März, ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös des Dorfabends ist für die Vereins- und Jugendarbeit im Dorfe bestimmt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Informationsdienst der Festhalle im Dorf Hügelheim verbunden. Am Freitag, den 18. und Samstag, den 19.3. findet jeweils ab 19.30 Uhr der 35. Dorfabend in unserem Haus statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für beide Abende sind am Dienstag, den 15. März, ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös des Dorfabends ist für die Vereins- und Jugendarbeit im Dorfe bestimmt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Sehr verehrte Kundschaft, in unserer Lebensmittelabteilung im Untergeschoss erwarten Sie heute preisgünstige Angebote. Koteletts vom Schwein für Grill und Pfanne 700 Gramm zum Aktionspreis für 2,79 Euro. Ganz besonders fein für Ihr Sonntagsessen. Außerdem im Angebot Dr. Oetker Ristorante Pizza tiefgefroren, 2 Stück in der 700 Gramm Packung, heute nur 3,49 Euro statt 4,65 Euro. Weiterhin bieten wir beim Kauf einer Kiste Coca-Cola 12 mal 1 Liter zusätzlich 2 Flaschen gratis. Die Kiste nur 7,99 Euro. Schließlich bieten wir für Ihre gesunde Ernährung Tafeläpfel Granny Smith aus Südafrika im 1,5 Kilo Beutel heute nur 1,99 Euro. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr verehrte Kundschaft, in unserer Lebensmittelabteilung im Untergeschoss erwarten Sie heute preisgünstige Angebote. Koteletts vom Schwein für Grill und Pfanne 700 Gramm zum Aktionspreis für 2,79 Euro. Ganz besonders fein für Ihr Sonntagsessen. Außerdem im Angebot Dr. Oetker Ristorante Pizza, tiefgefroren, 2 Stück in der 700 Gramm Packung, heute nur 3,49 Euro statt 4,65 Euro. Weiterhin bieten wir beim Kauf einer Kiste Coca-Cola 12 mal 1 Liter zusätzlich 2 Flaschen gratis. Die Kiste nur 7,99 Euro. Schließlich bieten wir für Ihre gesunde Ernährung Tafeläpfel Granny Smith aus Südafrika im 1,5 Kilo Beutel, heute nur 1,99 Euro. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Verehrte Kundschaft, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. In der Herrenabteilung in der 3. Etage unseres Bekleidungshauses wurde an der Kasse nahe beim Aufzug ein Mobiltelefon der Marke Nokia gefunden. Das Handy kann an der Sammelkasse im Erdgeschoss abgeholt werden. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Verehrte Kundschaft, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. In der Herrenabteilung in der 3. Etage unseres Bekleidungshauses wurde an der Kasse nahe beim Aufzug ein Mobiltelefon der Marke Nokia gefunden. Das Handy kann an der Sammelkasse im Erdgeschoss abgeholt werden. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hören den Wetterbericht für heute, Donnerstag, 27. Oktober. In Berlin und Umgebung ist es meist trüb durch nebelartige Bewölkung, besonders am Vormittag und am Mittag. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags kann sich sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost mit Windstärke 3 bis 4. Im übrigen Deutschland anfangs bewölkt, später sonniges und trockenes Wetter. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 Grad an der Küste und 17 Grad im Süden in Alpennähe. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hören den Wetterbericht für heute, Donnerstag, 27. Oktober. In Berlin und Umgebung ist es meist trüb durch nebelartige Bewölkung, besonders am Vormittag und am Mittag. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Im Laufe des Nachmittags kann sich sogar zeitweise die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost mit Windstärke 3 bis 4. Im übrigen Deutschland anfangs bewölkt, später sonniges und trockenes Wetter. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 Grad an der Küste und 17 Grad im Süden in Alpennähe. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Katrin, hier ist Jonas. Wir sind doch heute zum Eislaufen verabredet. Leider kann ich dich nun doch nicht abholen, weil ich noch etwas für meine Mutter erledigen muss. Wir treffen uns dann so um 5, 4:15 direkt vor dem Hausdom-Eislaufstadion in der Fritz-Wildung-Straße 9. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Also, geh den Hohenzollern-Damm immer geradeaus, über die Forkenbeck-Straße bis zur Landeckerstraße. Da biegst du rechts ab und gehst weiter geradeaus über die Kuno-Straße bis zur Fritz-Wildung-Straße. Nach ein paar Metern siehst du auf der linken Seite schon das Eisstadion. Falls du Probleme hast, es zu finden, kannst du mich ja auf dem Handy anrufen. Also, tschüss, bis dann. Ich freue mich schon. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Katrin, hier ist Jonas. Wir sind doch heute zum Eislaufen verabredet. Leider kann ich dich nun doch nicht abholen, weil ich noch etwas für meine Mutter erledigen muss. Wir treffen uns dann so um 5, 4:15 direkt vor dem Hausdom-Eislaufstadion in der Fritz-Wildung-Straße 9. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Also, geh den Hohenzollern-Damm immer geradeaus, über die Forkenbeck-Straße bis zur Landeckerstraße. Da biegst du rechts ab und gehst weiter geradeaus über die Kuno-Straße bis zur Fritz-Wildung-Straße. Nach ein paar Metern siehst du auf der linken Seite schon das Eisstadion. Falls du Probleme hast, es zu finden, kannst du mich ja auf dem Handy anrufen. Also, tschüss, bis dann. Ich freue mich schon. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf eine besonders interessante Veranstaltung aufmerksam machen. In der Reihe Bell Arte Events findet am Samstag, den 28.07. um 20 Uhr im Brunnenhof der Residenz das Konzert Eine griechische Sommernacht, Ägäische Träume mit Maria Faranduri und Band statt. Bei Regen wird die Vorstellung in den Herkulessaal verlegt. Tickets unter www.bellarte-münchen.de oder unter 089 811 6191. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf eine besonders interessante Veranstaltung aufmerksam machen. In der Reihe Bell Arte Events findet am Samstag, den 28.07. um 20 Uhr im Brunnenhof der Residenz das Konzert Eine griechische Sommernacht, Ägäische Träume mit Maria Faranduri und Band statt. Bei Regen wird die Vorstellung in den Herkulessaal verlegt. Tickets unter www.bellarte-münchen.de oder unter 089 811 6191. Ich wiederhole.